Ihr neuen Rapper, ihr seid alle Schwanzlutscher. Note macht den Mund auf, Schwanzlutscher. Erst mit dem, dann mit dem, Schwanzlutscher. Alles Schwanzlutscher, alles Schwanzlutscher. Ihr neuen Rapper, ihr seid alle Schwanzlutscher. Note macht den Mund auf, Schwanzlutscher. Erst mit dem, Schwanzlutscher. Alles Schwanzlutscher, yeah. Alles Schwanzlutscher. Diese Rapper sind wie Huren bei einem Freier. Lutschen täglich unrasierte Eier. Du bist doch selber nur ne Pussy, mach nicht auf Fahrt. Ein Orgasmus kannst du nur bekommen mit Schwanz in deinem Arsch. Du bist ein Schwanzlutscher, Rap-Samenschlucker. Liegt der weiße Wichse, läuft bei dir an deinem Arsch runter. Mach nicht auf homophob, wenn du wie ein Homo post. Dein Photoshop wirkt jetzt der Mini-Schwanz auf Fotos groß. Du bist ein Bastard, du willst ein Karriere-Push. Das ist der Grund, warum du Sperma jetzt von jedem schluckst. Rasierte Brust, V-Schnitt und Skinny-Jeans. Ihr kleinen Wichser, ihr seid alle Crows, Mini-Mies. Ihr faulen Hunde, seid zu träge, um Profit zu ernten. Erst wenn es um Schwänze geht, fangt ihr an aktiv zu werden. Gegen mich gehst du in nem Kampf unter. Du machst auf Schwulen feindlich, doch bist nur ein Schwanzlutscher. Ihr neuen Rapper, ihr seid alle Schwanzlutscher. Note macht den Mund auf, Schwanzlutscher. Erst mit dem, Schwanzlutscher. Alles Schwanzlutscher, alles Schwanzlutscher. Ihr neuen Rapper, ihr seid alle Schwanzlutscher. Note macht den Mund auf, Schwanzlutscher. Erst mit dem, Schwanzlutscher. Alles Schwanzlutscher, alles Schwanzlutscher. Ich lasse jeden dieser Schwuchteln von der Presse. Ihr könnt bei mir blasen, Mund auf, Fresse. Du Inzestkind, Lippen pink geschminkt. Du musst Schwänze lutschen, weil dein dummer Rap behindert klingt. Mach nicht auf krass, du Pussy wirst geopfert. Ich häng mich mit den Eiern von der Decke als mein Boxsack. Damals rappen sie von Straße und Benz. Heute stehen sie auf der Straße und sie blasen für Sense. Yeah, lächerlich wie diese Rapper mich jetzt hassen. Ich spritze ihren Müttern in den Rachen. Es ist Frank, dummer Keck, zwischen uns gibt es keinen Machtkampf. Trainier dich breit, doch du bleibst immer ein Schlappschwanz. Moralapostel, auf einmal wollen sie Streit schlichten. Doch ich ficke deutschen Rap ohne Gleitmittel. Gegen mich gehst du in nem Kampf unter. Du machst auf Schwulen feindlich, doch bist nur ein Schwanzlutscher. Ihr neuen Rapper, ihr seid alle Schwanzlutscher. Note macht den Mund auf, Schwanzlutscher. Erst mit dem, Schwanzlutscher. Alles Schwanzlutscher, alles Schwanzlutscher. Ihr neuen Rapper, ihr seid alle Schwanzlutscher. Note macht den Mund auf, Schwanzlutscher. Erst mit dem, Schwanzlutscher. Alles Schwanzlutscher, alles Schwanzlutscher.